Jammerland die Klugheit, Beleidigungen zu ertragen, bis dein Zorn korrigiert. Und jene, die Falschzeugnis ablegten, sah ich an eigener Überheblichkeit fallen. Der Amboss des Herrn ist das Licht der Wahrheit, ein Blitz, der die Gefahren der Macht enthüllt und die Trugschlüsse falschen Wissens anprangert, derer, die Gott beleidigen, um selbst Gott zu sein. Du lasst und predigtest vor Gemeinden, dass Gott die Wahrheit Gott sei. Doch du verschwiegest sie, um den Guerillero zu schonen, der versucht, durch Armut sich zum Mörder macht. Denn vor dem Wissen erkennst du die Absicht. Wer Gaben austeilt oder hortet, wer den Lehrer zum Richter des Geistes macht oder jugendliche Exzesse deckt. Manche verdienen es nicht zu leben, sagte mir ein tamilischer Krieger, als er einen Bösen verurteilt. Doch menschliche Gerechtigkeit ist banal für den, der die Geschichte der Welt schreibt. Du lasst und predigtest vor Gemeinden, dass Gott die Wahrheit Gott sei. Doch du verschwiegest sie, um den Guerillero zu schonen, der versucht, durch Armut sich zum Mörder macht. Denn vor dem Wissen erkennst du die Absicht. Wer Gaben austeilt oder hortet, wer den Lehrer zum Richter des Geistes macht oder jugendliche Exzesse deckt. Manche verdienen es nicht zu leben, sagte mir ein tamilischer Krieger, als er einen Bösen verurteilte. Doch menschliche Gerechtigkeit ist banal für den, der die Geschichte der Welt schreibt.